Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Ciao Amore, titelte der Spiegel letzte Woche und verabschiedete sich so schon mal vorzeitig von Italien, das sich seit dieser Woche mit der populistischen Regierung, bestehend aus der Lega-Partei und der Fünf-Sterne-Bewegung, zum neuen Schreckgespenst in Europa gemausert hat. Wenn wir den Schlagzeilen glauben, dann zerstört sich Italien gerade selbst und reißt uns gleich mit. Das italienische Kino hat sich die bestehenden Verhältnisse, egal wie turbulent, immer sehr genau angesehen. Und das Italienbild der italienischen Filmemacher ist zutiefst ambivalent. Sie wussten und wissen, wovon sie erzählen. Hartwig Tegeler mit den Top 5 des helldüsteren Italienfilms. Würden Sie jetzt den Film starten? Das Volk wünscht ein vereinigtes und unteilbares Italien. Herrlich könnte man in diesem schönen Lande leben, Exzellenz. Wenn. Wenn. Ja, wenn. Lust auf den Film? Platz 5. Der Leopard von Luchino Visconti, 1963. Denn wir wünschen, dass die Verhältnisse so bleiben, wie sie sind. 1860. Müssen gewisse Dinge verändert werden. Das Credo, mit dem der verarmte sizilianische Adlige Tancredi, Alain Delon, dem Wandel Herr werden und aufsteigen will. Elegant und skrupellos. Italien wird Nationalstaat und konstitutionelle Monarchie. Und damit einher geht der Sieg des Bürgertums über die Aristokratie. Der alte Fürst hingegen, Burt Lancaster, versucht zu folgen. Es kommt für uns nur darauf an, lebensfähig zu bleiben. Deshalb müssen wir das Neue unterstützen. Aber Don Fabrizio wird von den Zeiten, die sich ändern, hinweggefegt werden. Ungeheuer, grandios, meisterlich. Unfassbar, wie sich bei Visconti Filmschönheit und historische Beschreibung zu 3 Stunden magischer Zeit auf der Leinwand verbinden. Ein weiterer Zeitenbruch 1914, kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Der Mikrokosmos, den dieser andere große Meister des italienischen Kinos entwirft. Platz 4. Schiff der Träume von Federico Fellini, 1983. Bei Fellini ist der Schmelztiegel ein Ozeandampfer. Die Asche der größten Operndiva aller Zeiten soll ins Meer geworfen werden. Der Krieg bricht aus und mit der Asche geht symbolisch auch die alte Welt davor unter. Der Erzähler rudert am Ende allein auf einem Meer dieser typisch felinischen Plastikplanen, mit ihm im Rettungsboot ein Nashorn. Lo sapevate che il rinoceronte dà un ottimo latte. Der Erzähler klärt auf, dass man Rhinoceros-Milch auf keinen Fall unterschätzen sollte. Eben, wenn die italienische Realität so verworren ist, bildet wenigstens der felinische Kinotraum Halt. Surreal, also nicht ganz von dieser Welt, gut, aber besser als gar nichts. Platz 3. Fahrraddiebe von Vittorio De Sica, 1948. Am ersten Tag als Plakatkleber wird Antonio das Fahrrad gestohlen. Ohne verliert er seinen Job. Also sucht er in ganz Rom nach dem Dieb. Verzweifelt stiehlt Antonio nun selbst ein Fahrrad, wird gestellt. Und nur sein kleiner Sohn, der entsetzt das Geschehen beobachtet hat, kann den Besitzer des Fahrrades dazu bringen, auf eine Anzeige zu verzichten. Fahrraddiebe ist das Masterpiece des italienischen Neorealismus. Ein Kino, das Armut, das die Klassengesellschaft, das die Wirklichkeit ungeschminkt darstellte. Wenn Vittorio De Sica seinen Film mit der Hoffnung enden lässt, dass Bruno, Antonios Sohn, in einer Zukunft aufwächst, in der christliche Solidarität wieder eine Rolle spiele, das wirkt vergangen, altbacken und gleichzeitig aktueller, als wir es zu denken wagen. Platz 2. Der Italiener von Nanni Moretti, 2006. Ein Film im Film über Berlusconi und die Schwierigkeiten, einen kritischen Film über den Medienmogul und die Macht, die Berlusconi präsentiert, zu drehen. Nanni Moretti macht es uns mit seinem Entwurf eines Italienbildes nicht einfach, weil die Frage, was noch Wirklichkeit, was schon Schein ist, sie erweist sich als extrem kompliziert. Und auch wenn Berlusconi zurzeit nicht an der Macht ist, sind andere Verführer an seine Stelle getreten. Denen wird Nanni Moretti hoffentlich filmisch ebenso auf die Pelle rücken. Platz 1. Zwei Jungs, die benehmen sich nicht gut. Die Jungs sterben, basta. Gomorra von Matteo Garrone, 2008. Gut, du hast recht, aber es gehört sich vorher den Familien Bescheid zu sagen. Kannst du das alles im Vorfeld regeln? Ich übernehme das, sonst bekommen wir im Viertel Probleme mit unserem Ansehen. Das italienische Kino und die Mafia. Ach, hier das organisierte Verbrechen in Neapel. Ordnungsmacht, Staat im Staat. Ein Film als, wie der L'Espresso schrieb, Analyse der Kriminalität als Existenzform und Lebensweise. Die Schrifttafeln am Ende dieses semi-dokumentarischen Mafia-Films listen die Toten auf, die die neapolitanische Camorra getötet hat. 4000 Morde in den letzten 30 Jahren. Das Abknallen der beiden Jungs am Ende ist brutal mechanisch. Es hat nichts Opernhaftes. So ein Aufwand wegen zwei Rotznasen. Ja, aber es musste sein. Gomorra ist hässlich, schmutzig, brutal, verstörend. So muss wohl der neorealistische Blick des italienischen Kinos im 21. Jahrhundert auf die aktuellen Verhältnisse aussehen.